B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jatschik und folgenden Themen. Fragwürdig. Wie freizügig ist die EU wirklich? Überzogen. Frankreich schiebt Roma ab. Genial. Ehemänner zum Mieten in Polen. Sowie schließlich vorbildlich, wie die Organisation Wings of Hope in Deutschland Feindbilder abbauen hilft. Besonders gut gelitten werden sie innerhalb der EU fast nirgendwo, Sinti und Roma. Menschen, die bis auf wenige Ausnahmen, in Spanien etwa, in der Regel am Rande der Gesellschaft leben. Und weil manch ein Staats- oder Regierungschef sie als Sicherheitsrisiko betrachtet, werden Sinti und Roma kurzerhand in ihre Heimat geschickt. Mal nach Rumänien, mal nach Bulgarien, mal in die Slowakei. Dabei genießen sie genauso wie alle anderen Bürger der Europäischen Union die hier geltende Freizügigkeit, theoretisch zumindest. Ist ihre Ausweisung also mit dem EU-Recht vereinbar? Birgit Schmeitzner ist dieser Frage nachgegangen. Die Freizügigkeitsrichtlinie der EU stammt aus dem Jahr 2004. Sie legt fest, dass alle Bürger der Europäischen Union in jedem Mitgliedsland leben und arbeiten können, vorausgesetzt, sie haben einen gültigen Ausweis oder Pass. Bis zu einer Dauer von 3 Monaten gibt es daran nichts zu rütteln. Wer länger bleiben will, muss Studienplatz oder Arbeitsstelle oder ausreichende Geldmittel vorweisen und er muss krankenversichert sein. Matthew Newman, Sprecher der EU-Justizkommissarin Reding, sagt, will ein Land jemanden ausweisen, muss das in jedem Einzelfall geprüft werden. Erst dann kann man entscheiden, ob eine Ausweisung angemessen ist. Après cette analyse, il faut voir si la possibilité d'expulser un citoyen est proportionnée avec le problème de politique de sécuritaire ou un problème avec la santé publique. Newman zufolge gibt es nur wenige Gründe für eine Ausweisung. Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder für die Gesundheit. Und liest man im Gesetzestext weiter nach, so sieht man, auch wenn jemand straffällig geworden ist, ist das kein ausreichender Grund dafür, ihn aus dem Land zu befördern. Da muss schon eine Gefahr für die Gesellschaft vorliegen. An all diese Regeln, so betont der Kommissionssprecher, müssen sich alle 27 Mitgliedstaaten der EU halten, also auch Frankreich. Die dortige Regierung habe das für die Ausweisung von Roma nach Bulgarien und Rumänien bestätigt. Ils ont dit clairement que c'est cas par cas, c'est pas une expulsion en masse. Paris habe also jeden Fall geprüft und wehre sich gegen den Eindruck, es handele sich um eine Massenabschiebung. Auffallend bei der gesamten Geschichte ist, wie zurückhaltend sich die EU-Kommission zu diesem Thema äußert. Das Problem ist, die Auslegung der Richtlinie ist Sache der jeweiligen Mitgliedstaaten. Sie sind dafür verantwortlich und sie müssen begründen, wie sie ihre eigene Sicherheit schützen wollen. Der Brüsseler Behörde bleibt nur, das zu überwachen und notfalls den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Ein langer Prozess. Kommissionssprecherin Amelia Torres zufolge werden die Kommissare für Justiz und Integration, Reding und Andor, die Vorgänge in Frankreich genau verfolgen. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. À ce stade, on ne peut pas aller plus loin, sinon que de dire que ces sujets sont en train d'être suivis attentivement, à la fois par la commissaire Reding, le commissaire Andor, et voilà. Ein Versprechen, das kaum kaschiert, wie wenig die EU-Kommission hier ausrichten kann. Dazu passen auch die immer wiederkehrenden Appelle an die Mitgliedstaaten, doch jede Art der Diskriminierung und Stigmatisierung zu unterlassen. EU-Recht hin oder her, Nicolas Sarkozy scheint davon wenig zu halten. Mit einem ganz legalen Trick lässt der französische Präsident Roma aus der Grande Nation hinauskomplimentieren, ohne dabei den Begriff Ausweisung in den Mund zu nehmen. Nein, alles freiwillig und gegen Bezahlung. Der Trick ist gut. Das Problem scheint aber zu sein, dass mittlerweile immer weniger Politiker in Frankreich mit Sarkozys rigidem Vorgehen einverstanden sind. Daniela Junghans kommentiert. Hinter dem harten Vorgehen der französischen Regierung steckt nur eines. Reines Machtkalkül. Denn die Roma verbreiten Angst. Sie leben in dreckigen, illegalen Wohnsiedlungen, unter Brücken oder auf ungenutzten Flächen. Die Nachbarn wechseln die Straßenseite, wenn Roma-Kinder durch Reihenhaussiedlungen laufen. Sie schauen angewidert weg, wenn deren Eltern vor dem Supermarkt sitzen und betteln. Man muss nur in die Zeitungen schauen, um zu sehen, was Frankreichs Regierung bezweckt. Erst kürzlich gab es eine Meinungsumfrage zum Sicherheitsgefühl. Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Franzosen glaubt, dass die Zahl der Verbrechen in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Die Fakten zeigen aber, das Gegenteil ist der Fall. Seit Jahren gibt es immer weniger Kriminalität in Frankreich. Nicolas Sarkozy tut also nichts anderes, als die Ängste der Franzosen zu bestätigen und ihnen gleichzeitig Abhilfe zu versprechen. Nach dem Motto: Ich weiß, es ist schlimm, aber ich kümmere mich drum, keine Sorge. Da ist es reine Nebensache, dass Sarkozys Pläne gar nicht funktionieren können. Denn als EU-Bürger dürfen sich Roma aus Bulgarien oder Rumänien ebenso frei in anderen Ländern der Europäischen Union bewegen wie Deutsche oder Franzosen. Sarkozy kann es also gar nicht um die wirkliche Lösung eines Problems gehen. Sein Ziel kann es lediglich sein, auf der Jagd nach Wählerstimmen den potenten Macher zu mimen, den Mann mit einer Lösung für alle Probleme. Dass er dabei nicht nur sein Image beschädigt, sondern auch das Frankreichs, dass die europäischen Nachbarn von diesem Vorgehen genauso befremdet sind wie Teile der UNO, das alles scheint ihm vollkommen egal zu sein. Reines Machtkalkül eben. Ein Kommentar von Daniela Junghans. Nein, auf den Kopf gefallen sind die Polen nun wirklich nicht. Improvisation ist alles, das haben die Menschen jenseits der Oder im Laufe der Geschichte gelernt. Die jüngste Idee ist aber schon verblüffend. Ob Sie es glauben oder nicht, gut betuchte Frau kann in Polen mittlerweile den nahezu perfekten Ehemann mieten. Und zwar nicht zu den Zwecken, die Sie vielleicht jetzt meinen. Ludger Kaczmierczak über den neuesten Trend in Polen. Beata Gawecka ist glücklich verheiratet. Ihr Mann hat einen guten Job, ein großes Herz und zwei linke Hände. Wenn im Haushalt mal was kaputt geht, kann sich Beata ziemlich sicher sein, wer den Schaden nicht behebt. Ihr Göttergatte. Neulich habe ich versucht, den Wasserhahn zuzudrehen, aber er tropfte unentwegt. Ich habe daraufhin meinen Mann mehrmals gebeten, das zu reparieren. Nach 3 Tagen war mir klar, dass ich mich wohl selbst darum kümmern muss. Erst später habe ich ihm erzählt, dass ein Mann da war, der das in Ordnung gebracht hat. Und zwar kein Klempner, sondern ein Mann, der genau das hat, was ihrem Piotr fehlt. Handwerkliches Geschick. Der gebürtige Italiener Massimiliano Boscaro vermittelt solche Alleskönner in seiner Firma Mange Dovenajenca, Ehemann zu mieten. Seine Mitarbeiter, so Boscaro, seien Männer für alle Fälle. Sie müssen zum Beispiel eine Lampe aufhängen, den Wasserhahn austauschen, mit dem Hund Gassi gehen, das Kind von der Schule abholen. Einmal hat eine Frau uns gebeten, die Koffer ihres Ehemannes zu packen. Sie wollte ihn angeblich aus dem Haus werfen. Für umgerechnet 5 € pro Stunde schließen die käuflichen Ehemänner neue Lampen an. Für 20 € begleiten sie die Dame des Hauses zum Arzt und den Teppich zu verlegen kostet rund 4 € pro Quadratmeter. Wir machen alles, sagt Andrzej Hellmann, einer der meistgebuchten Mietmänner in Warschau. Ich habe auch schon mal eine Perücke zum Friseur gebracht, zum Kämmen oder Teppiche und Gardinen zur Wäscherei. Andrzej und seine Kollegen haben auch Zeit für einen Konzert- oder Theaterbesuch, wenn der vielbeschäftigte Gatte mal wieder Überstunden macht. Doch Liebesdienste seien tabu, stellt Firmenchef Boscaro klar. Da müssen die echten Ehemänner schon selbst ran. Den Rest würden seine Jungs schon erledigen. Klar, eine Frau träumt doch von einem Mann, der sich auch im Haushalt nützlich macht. Aber leider interessieren sich die Kerle für etwas anderes. Für Fußball, ihre Geschäfte und die Arbeit. Aber wie lange kann man jemanden bitten, etwas zu reparieren? Und wie steht's mit seiner eigenen Frau? Die bittet auch lieber die Mietmänner als ihren Massimiliano um Hilfe. Boscaro hat mittlerweile reichlich Konkurrenz bekommen. Die Branche boomt, die Nachfrage ist groß, was Polens Männern durchaus zu denken geben sollte. Was Sie gerade gehört haben, ist kein Witz der Geschichte, sondern polnische Realität. Kinder aus Kriegsgebieten leiden ein Leben lang. Sie tragen Traumata mit sich herum, die sie nie ganz loswerden können. Die evangelische Stiftung Wings of Hope hat es sich zur Aufgabe gemacht, solchen Kindern zu helfen. 1994 wurde die Stiftung gegründet und half zunächst den Opfern aus dem Balkankrieg. Heute engagiert sich die Stiftung auch in Israel, in Palästina und im Irak. Einmal im Jahr lädt die Stiftung junge Menschen aus Krisenregionen für 2 Wochen nach Ruhpolding ins friedliche Oberbayern ein. Hier sollen sich junge Juden, Christen und Muslime begegnen. Ihre Generation soll den Absprung aus der Spirale von Anfeindungen und Gewalt finden. Auch dieses Jahr war wieder eine Gruppe junger Menschen um die 20 dort, um Vorurteile abzubauen und gemeinsam an Strategien zu arbeiten, wie sie und ihre Generation zum Frieden in ihrer Heimat beitragen können. Anja Mössner über die Stiftung Wings of Hope und deren Arbeit, wenn es darum geht, Feindbilder abzubauen. Other than that, the international law of the World Bank guidelines and the United Nations, the alternatives have not been considered enough. Wie wird die internationale Konferenz ausgehen? Ein Staudamm, ein riesiges Wasserkraftwerk soll gebaut werden in Schwabia. 50.000 Menschen müssten dafür umgesiedelt werden. Und auf der anderen Seite der Grenze in Saxonia wird Wasser dann zur Mangelware. Können sich die Staaten friedlich einigen? Hier in Ruhpolding, in einem idyllischen Bauernhaus mit niedrigen Decken und Geranien auf den Holzbalkonen, ist das alles nur ein Spiel. Ein Rollenspiel. Rund 30 junge Menschen aus Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Israel und Palästina schlüpfen für einen Tag in die Rolle von politisch Verantwortlichen. Johannes Faber vom Organisationsteam erklärt den Sinn der Übung. Also die Idee ist, dass sie sich erstmal mit politischen Prozessen auseinandersetzen, dass wir auch merken, wie schwierig das ist, Kompromisse einzugehen und Verhandlungen zu führen und auf der anderen Seite lernen, ihren Standpunkt zu vertreten, den zusammenzufassen in einem Statement, klar und pointiert darzustellen. Das sind die Hauptziele von uns. Was hier ein Spiel ist, ist für viele der Teilnehmer in ihrem Alltag bitterer Ernst. Sie kennen solche Konflikte von da, wo sie herkommen. Seit 10 Tagen nehmen sie in Ruhpolding gemeinsam an Seminaren teil über Krieg und Frieden, diskutieren, was sie selbst zu einer besseren Welt beitragen können. Die Idee der Sommerakademie formulierte Akademieleiter Elvir Czauszewicz recht einfach. Der Zweck der Sommerakademie ist, die Leute erstmal hierher zusammenzubringen, damit sie miteinander reden können, eine gemeinsame Erfahrung erleben können. Czauszewicz war einmal bosnischer Soldat. Jetzt ist er Traumapädagoge und arbeitet für die Organisation Progress in Bosnien-Herzegowina. Wenn man das an der eigenen Haut erlebt, sozusagen, ja, also weil ich 19 Jahre alt war, als der Krieg in Bosnien-Herzegowina ausgebrochen ist, dann war ich die ganze Zeit eigentlich an der ersten Frontlinie, ja. Meine Motivation und meine Überzeugung, mich sozusagen der Stabilisierung des Friedens zu widmen, ist eng damit verbunden, was ich erlebt habe, weil ich will wirklich, dass in der Zukunft sowas nicht die nächsten Generationen bei uns erleben müssen. Der Krieg in seinem Land ist vorbei, doch die Vorurteile zwischen den Ethnien sind geblieben. Serben, Kroaten und Bosniaken beäugen sich immer noch kritisch. Sandra Stankovic aus Banja Luka ist Serbin. Die 26-jährige Teilnehmerin der Sommerakademie erinnert sich an ihre Kindheit. Für mich war es so befremdlich. Plötzlich sollten meine Freunde anders sein als ich. Es ist so schwer für ein kleines Kind, das zu verstehen. Wir wussten vorher nicht, wer wir waren. Ich wusste nicht, dass ich Serbin bin. Und heute haben wir nicht das gemeinsame Bewusstsein, dass wir eine Nation sind, ein Staat. We are belong to one nation or one state. Im Rollenspiel der Sommerakademie, in dem verschiedene Konfliktparteien miteinander ringen, hat Sandra die Rolle der Game Masterin übernommen. Sie bestimmt, wer wie lange mit wem verhandeln darf und in welcher Lautstärke. In ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina ist sie bereits politisch aktiv. Sie hat Demografie studiert, will Berufspolitikerin werden und es mit ihrer Generation besser machen. In Zukunft wird es für uns einfacher sein, Kompromisse zu schließen, weil wir uns gegenseitig gut kennen. Einfacher als für die jetzigen Politiker, die vom Krieg geprägt sind. Sie sind nicht so aufgeklärt wie wir. Sandra hofft, dass sich in Bosnien-Herzegowina endlich ein Gemeinschaftsgefühl über ethnische Grenzen hinweg entwickelt. Doch aufeinander zugehen ist nicht so einfach. Das zeigt auch das fiktive Rollenspiel an diesem Tag. Eine Teilnehmergruppe hat die Rolle von NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die auf Risiken und Gefahren des geplanten Staudamms hinweisen. Bald merken sie, sie werden übergangen, sie haben keine Macht, kein Druckmittel, sie sind raus aus den Verhandlungen. 2 von der Gruppe NGO stecken immer wieder die Köpfe zusammen. Sie tragen beide graue Kapuzenshirts, beige Hosen. Shai Alfia und Kanan Asi kommen aus demselben Land, aus Israel. Doch sie haben sich erst bei der Sommerakademie in Ruhpolding kennengelernt. Shai ist Jude aus Tel Aviv, Kanan Moslem aus Jerusalem. In ihrer Heimat wären sie sich nie so nahe gekommen. Vor der Begegnung war es Kanan mulmig. At the beginning of this summer course, I thought that we are here to fight. Am Anfang des Sommercamps dachte ich, wir würden kämpfen, wir würden uns bekriegen. Und jetzt nach 10 Tagen bin ich anderer Meinung. Was ich dachte, war falsch. Die wollen Beziehungen mit uns knüpfen. Die wollen uns die Hand reichen, um unsere Probleme zu lösen. Es klingt wie ein Klischee. 2 Studenten, ein Israeli und ein Palästinenser, treffen sich und stellen fest, sie sind sich eigentlich recht ähnlich. Doch so ein Sommercamp ist immer noch eine der wenigen Möglichkeiten, sich gegenseitig kennenzulernen, sagt Shai aus Tel Aviv. Ich werde allen meinen Freunden erzählen, wie die Palästinenser sind. Sie sind nicht so, wie wir dachten. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt, aber ich denke, wenn genug Menschen an solchen Projekten teilnehmen, hätten wir eine bessere Verhandlungsbasis für den Friedensprozess. In einer Spielpause sitzen die beiden in der Bierstube des Lahnbachhofes an einem schweren Holztisch. Wenn der eine redet, nickt der andere. Kanan, der Palästinenser, wippt dazu noch mit dem Knie. Er wirkt aufgekratzt. Seit meiner Kindheit wurden zu viele Menschen in Israel von jüdischer und palästinensischer Seite getötet. Wir werden weiter leiden, wenn wir den Konflikt nicht stoppen. Ich hoffe, dass alle israelischen Teilnehmer ihren Freunden und ihrer Gesellschaft erzählen werden, was hier passiert ist, was sie gehört haben, und damit helfen, unsere Probleme zu lösen. Kanan studiert Ökonomie. Er hofft, dass er damit irgendwann einmal ein wertvolles Gesellschaftsmitglied in einem friedlichen Palästinenserstaat sein wird. Und Shai? In der Sommerakademie hat er sich als Wortführer hervorgetan. Will er sein Talent in der Politik nutzen? Als ich jünger war, dachte ich das. Aber jetzt denke ich, ich kann meine Gesellschaft auch anders beeinflussen als in der Politik. Man kann außerhalb des Parlaments viel Einfluss haben, viel verändern. Wie er diesen Weg beschreiten will, kann Shai noch nicht genau sagen. Dann ist erstmal Zeit für die Mittagspause. Es gibt Fisch, ein Essen für alle Religionen, eigentlich. Die Moslems müssen aber verzichten, sie ziehen sich zurück, ruhen sich aus. Denn es ist Ramadan und tagsüber fasten sie. Einer davon ist der 21-jährige Muayyad, ein zurückhaltender, schüchtern wirkender Palästinenser aus Hebron. Er sitzt im Regen auf der Terrasse und beginnt leise von daheim zu erzählen. Wir kamen zu unserem Haus, mit 3-4 a.m. and they ask all of the people that in the house to come out. Sie kamen in unser Haus um 3-4 Uhr morgens. Sie haben alle aus dem Haus geschickt, auch Kinder und Alte. Uns war kalt. Sie haben mir und meinen beiden Brüdern die Hände gefesselt, uns nach unseren Namen gefragt, dann haben sie Muhannad mitgenommen. They ask about the names and they took Muhannad. Muaya tut sich schwer, von seinem Zwillingsbruder zu erzählen, der seit 5 Monaten in israelischer Haft ist. Immer wieder blickt Muaya hilfesuchend zu Lotti, die bei ihm sitzt wie eine große Schwester. Sie ist eine Freundin seiner Familie, engagiert sich in einer palästinensischen Friedensorganisation und ist Jüdin mit deutschen Wurzeln. Muhannad ist ein Jugendlicher wie alle anderen, die sehr unter der Besatzung leiden, der täglichen Besatzung, die ihr Leben zur Hölle macht. Sie gehen über viele Checkpoints. An diesen Checkpoints werden sie von anderen israelischen jungen Leuten, die Soldaten sind in Uniform, meistens ohne Grund terrorisiert. Man nimmt ihnen ihre ID an, man lässt sie irgendwo an der Seite stehen und dann müssen sie manchmal entweder im Regen und im Gewitter draußen stehen oder in der prellenden Sonne, ohne dass sie irgendetwas gemacht haben. Die israelische Justiz, sagt Lotti Kammermann, wirft Muhannad vor, Feuerwerkskörper, wie wir sie von Silvester kennen, in einen leerstehenden Militärturm in Hebron geworfen zu haben. Muayyad kann die Verhaftung seines Bruders immer noch nicht fassen. Bis jetzt war er in 3 Gefängnissen in 5 Monaten. Wann konntest du zuletzt mit ihm sprechen? Never. Nie, seit sie ihn abgeholt haben. Lotti hat als Israelin andere Möglichkeiten. Ich habe Muhannad diesen Sonntag gesehen vor Gericht und eine der ersten Fragen, die er an mich dann gestellt hat, war, was ist mit der Sommerakademie? Wo sind die Leute? Ihr macht doch die Arbeit weiter. Und er hat dann auch alle herzlich gegrüßt und grüßen lassen von uns. Es war ihm sehr wichtig, dass das weitergeht. Ein Urteil ist noch nicht gefallen. Obwohl ihm in seiner Welt alles ungerecht erscheinen muss, glaubt Zwillingsbruder Muayyad weiter an ein friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern. Am Nachmittag geht das fiktive Krisenspiel weiter. Muayyad ist auf der Seite der vermeintlich Bösen, die unbedingt einen Staudamm bauen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch seine Gruppe und die anderen finden eine Lösung. Sie bilden eine neutrale Zone, ein international kontrolliertes Gebiet auf der Grenze der Konfliktstaaten und bauen da ihr Wasserkraftwerk. Den erwirtschafteten Strom wollen sie sich brüderlich teilen. Dass die Welt so einfach nicht ist, wissen diese jungen Leute sehr gut. Aber für heute sind sie zufrieden, werfen den Grill an. Denn mindestens die Moslems haben Hunger und wollen am Abend endlich das Fasten brechen. Und dazu wird ein Lied gesungen über einen einsamen Soldaten. Soweit diese Reportage von Anja Müssner, so viel im Europa-Report heute.